bis hierher und nicht weiter. So lautete die Parole des obersten iranischen Revolutionsführers Ali Khamenei beim letzten Freitagsgebet. Nun steht er im Wort und die iranischen Sicherheitskräfte versuchen durch massive Präsenz auf Teherans Straßen den Deckel auf die Proteste zu setzen. Bereitschaftspolizei, Basiji-Milizen, die Schläger in Zivil und vor allem die gefürchteten Herren in den dunkelgrünen Uniformen, die Wächter der Revolution. Plötzlich waren sie alle wieder da, besetzten Straßen und Plätze in Teheran. Die Politik der Einschüchterung funktioniert. Aus 100.000 Demonstranten sind nun nur noch ein paar hundert geworden, die es noch wagen, diesem Repressionsapparat auf offener Straße die Stirn zu bieten. Fakt ist, weder Demonstranten noch Regierung wissen, wie es jetzt weitergehen soll. Eines ist sicher, die Islamische Republik Iran wird nie wieder so sein wie zuvor. Die Polarisierung der Gesellschaft zwischen Konservativen und Reformern hat sich in den letzten Tagen von ihrer hässlichsten Seite gezeigt. Dabei geht es nicht mehr allein um das Wahlergebnis und um die Person Ahmadinejads. Der Mann mit dem letzten Wort im Iran, der Übervater, der oberste Wächter der Revolution, Ali Khamenei, ist in weiten Teilen der Bevölkerung diskreditiert. Die Führung selbst ist gespalten. Das Ganze wirft mehr Fragen auf, als es Antworten gibt, mit denen über die Zukunft des Landes spekuliert werden kann. Fährt die Regierung ihre Linie weiter, wird sie zu einer offenen Militärdiktatur. Wenn sich die Menschen nicht über die Moscheen regieren lassen, dann marschieren eben die Truppen auf. Doch das ist ein Zustand, der weder moralisch noch politisch haltbar ist. Weder die internationale politische Großwetterlage noch die Iraner selbst werden das auf Dauer zulassen. Wirklich überwinden kann der Iran die Polarisierung seiner Gesellschaft nur, indem sich die Islamische Republik innerhalb des Systems modifiziert, einen Modus vivendi zwischen Konservativen und Reformern findet, in dem sich demokratische Räume öffnen, eine Machtteilung zwischen beiden Lagern oder eine Person an der Spitze als Vermittler stellen die einzigen gangbaren Alternativen dar. Denn nur indem ein Teil des Systems gerettet wird, kann die Polarisierung bewältigt werden. Denn eines dürfen wir bei den Bildern der letzten Tage von mutigen Demonstranten und prügelnden Revolutionswächtern und unseren eigenen Sympathien und Antipathien nicht vergessen. Der Iran hat nicht nur ein grünes Reformvolk, noch ist er das Monopol jener, die seit 30 Jahren über die unverrückbaren Prinzipien der islamischen Revolution wachen.